Die Netz- und Nerd-News werden dir präsentiert von Marvin Heidenstedt. Heidenstedt.org. Hallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlichst willkommen zu diesen neuen Netz- und Nerd-News. Es ist der 10. Oktober 2013 und was soll ich sagen, die Preise für das Nexus 5 sind durchgesickert. Die 16 GB, also es gibt zwei Versionen davon, von diesem Nexus 5. Einmal die 16 GB Version, die kostet 299 Euro und einmal die 32 GB Version, die kostet 399 Euro. Also zahlt man für 20 GB, nein, für das Doppelte an Speicher zahlt man 100 Euro mehr. Also für 16 GB zahlt man 100 Euro. Außerdem gibt es Unterschiede im Akku, anscheinend nach dem Block Phone Arena. Und zwar die 16 GB Version hat 2300 mAh für den Akku und die 32 GB Version hat 3000 mAh. Also die 32 GB Version hat 800 mAh mehr. Das ist schon mal ganz ordentlich. Sind immerhin 0,8 Ampere. Stunden. Zum Vergleich das Nexus 4, da kostet die 8 GB Version 299 Euro und die 16 GB Version 349 Euro und der Akku ist bei beiden derselbe und zwar 2100 mAh und ich persönlich komme mit diesen 2100 mAh ganz knapp über den Tag. Wenn ich dann einen Podcast anhöre und mittags 45 Minuten rumserve, ist am Ende des Tages wirklich der Akku schon aufs Äußerste malträtiert. Okay. 2 GB RAM hat das Ding im Übrigen. Und wir kommen weiter. Und zwar diese lustige und freudige Hackergruppe KDMS-Team, dieses Palästina-Hackers, hat jetzt Avira, AVG und WhatsApp gehackt. Und zwar nicht gehackt in dem Sinn, sondern eigentlich nur die DNS-Server manipuliert. Jeder muss sich da denken, was er möchte. Aber ich denke, dass das der falsche Weg ist. Meine Meinung. Ja. Jeder kann sich selbst entscheiden, für was er steht. Und das ist meine Meinung. Eine ganz andere Meinung. Wir kommen mal wieder zu unseren kleinen Drohnen- und Panzerhersteller Samsung. Die bauen nämlich jetzt flexible Handys. Gestern habe ich noch drüber berichtet. Heute sieht es so aus. Es sind wahrscheinlich die ersten Bilder aufgetaucht. Nein, es sind die ersten Bilder aufgetaucht und zwar schon verifiziert anscheinend. Von Samsung Tomorrow. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist dieses Display gebogen, und zwar so wie diese gebogenen Fernseher. Ne? Also stellt euch vor, ihr habt euer Handy vor euch liegen und das drückt man einfach in der Mitte ein bisschen runter, dann so eine Biegung rein, dann schaut das so ähnlich aus. Meiner Meinung nach ist das absolut dumm. Tut mir leid, aber dumm. Warum? Ich verstehe es nicht. Da hat man weniger Platz im Handy. Das Handy verbraucht mehr Platz durch die komische Biegung da in der Hosentasche. Und wenn man sich in die Hosentasche reinsteckt, fühlt sich das garantiert auch richtig bekloppt an. Naja, wird sich herausstellen, wie das sein wird. OLED-Display im Übrigen, ein Super AMOLED anscheinend. Full-HD-Auflösung, 3 GB Arbeitsspeicher, 2800 mAh, rund 750 Euro. Die ersten Geräte mit so einem biegsamen Display sind ja generell immer schweineteuer, aber das wird sich hoffentlich bald auch ändern, wenn es normal wird. Und zwar Panasonic stellt die Produktion von Plasmafernseher ein. Die bringen anscheinend nicht mehr genug Profit, weil LED und LCD-Technologie einfach alles wegbrennt. Da kann man mit Plasma nicht mehr viel gewinnen. Und jetzt kommen wir zu Yahoo. Jetzt wird es lustig. Yahoo hat ja demnächst Flickr gekauft und da hat jeder Flickr-Benutzer plötzlich 1 Terabyte Speicher bekommen. Na? Jeder denkt erstmal so, way, ein Terabyte Speicher für Bilder und dann, das bekommt man auch voll, das ist nicht so das Problem. Jetzt hat Yahoo Mail allerdings gesagt, okay, wir machen jetzt auch ein Terabyte Speicher für Mails. Also ein Terabyte Speicher für Mails. Ja? Also erstmal sich die Kinnlade wup, ist nach unten geschlagen auf die Tischkante und hat die Tischkante fachmännisch durchbrochen. Und naja, wenn man in diesen 1 Terabyte auch die, wenn da die Anhänger, Dateianhänger, E-Mail-Anhänger auch mit drin sind, könnte das richtig genial gipfeln. Stell euch vor, man hat ein 7-Zip-Programm und da verhäckselt man einfach alles in 100 Megabyte Stückchen, 1 Terabyte und klopft das dann auf Yahoo drauf. Da hat man 1 Terabyte kostenlosen Speicher. Na? Cloud-Speicher, zwar extrem unständlich, aber man hat's. Aber 1 Terabyte für Mail, also für einen ganz normalen Mail-Gebrauch, das ist einfach nur so Overkill. Bei Google, bei Gmail habe ich 15 GB und mit 6000 E-Mails oder so habe ich 0,3 GB, also 2% besetzt. Das ist so absolut wenig. Naja, ich frage mich auch immer, was Yahoo damit bezwecken möchte. Das ist ja eigentlich nur ein PR. Das ist ja nur für die PR, diese 1 Terabyte. Fehlt eigentlich nur noch, dass sie nicht 1 Terabyte hinschreiben, sondern 1024 Gigabyte. Ja. Aber okay. So, Bitcoin. Bitcoin kennt ihr ja alle. Und die Bitcoins, gibt es jetzt außergewöhnliche gute Nachrichten. Für die Bitcoins gibt es jetzt nun den ersten Geldautomaten, der in den USA steht. Link, Shownote 1. Und da kann man mit QR-Code und Handy und so das Zeug machen. Also ein Anstoß in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass das auch weiter ausgebaut wird. Ich hoffe auch, dass die Bitcoin-Infrastruktur wesentlich schneller wird. Das ist nämlich momentan so absolut grottenlamsang, dass man da 1 bis 2 Stunden warten muss, bis die Transaktion da durchgeht. Getuckelt sind. Das ist echt übel. Und dann, wer weiß eigentlich, für dieses Bitcoin-Netzwerk sind die auch diese Verifizierung, Server, die diese Bitcoins-Transaktionen verifizieren. Die braucht man ja und die kann man ja auch selber hosten. Und wenn man die hostet, kann man das ja auch irgendwie so einstellen, dass man nur Bitcoins durchlässt, die eine Transaktionsgebühr bezahlen. Könnten mir das vielleicht mal jemand sagen, wie das geht? Ne? Ich habe da auch mal in Google geschaut, aber das ist nicht irgendwie gut dokumentiert oder so. Naja. Oder ich finde es einfach nicht. Bin ich zu blöd für. Kann auch sein. Aber gut. Das war's dann eigentlich für heute. Wer noch etwas sehr Schönes ansehen möchte, den sei auf Leadcore verlinkt, Shownotes 2, der hat nämlich so einen netten Noise Generator verlinkt und ich verlinke auf ihn und hier, bitteschön, macht's. Da kann man schöne Regengeräusche anhören, alles wunderbar und pipapo und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Entschuldigung, dass es heute so ein bisschen verschlafen ist, aber es ist spät. Ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet, es ist gerade 20 Uhr. Ich bin wirklich ausgepowert. Wir sehen uns dafür morgen wieder. Morgen ist Donnerstag. Donnerstag ist ein schöner Tag, ja. Donnerstag ist gut. Und dann wieder mit vollem Elan schlagen wir zu, wenn es wieder heißt, die Netz- und Nerd-News. Und das war's mit mir. Tschüss, noch einen schönen Tag. Und ach ja, noch einen schönen Tag.